Die Stadt G, gelegen im Südosten der neuen Länder Deutschlands, 38.000 Einwohner, wird erwähnt im Reiseführer eines Automobilclubs als sehenswert. Die Stadt G wird erwähnt im Bericht des Regierungspräsidiums im Rahmen eines Förderprogramms zur Begrenzung der überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit. Sie wird ferner erwähnt im Bericht des Innenministeriums betreff einer Analyse zur regionalen Tätigkeit radikaler politischer Gruppierungen als nicht relevant. Die Stadt G versteht sich, laut einer Rede des Bürgermeisters, als Chance der Region für das neue Jahrtausend, als ein Gemeinwesen, welches sich seiner Geschichte, seiner Traditionen und seiner Möglichkeiten bewusst ist. Die Staatsanwaltschaft der Stadt G schließt am 22.12.1999 die Akten in der Sache Jakob Ruben Eisermann mit der Feststellung des selbstverschuldeten Todes des Eisermann infolge versuchter Brandstiftung am Zeitungskiosk am Markt, Höhe Grundstück Markt 9 und 11. Eisermanns Tod. Hörspiel von Andreas Knaup. Ja, guten Tag, mein Name ist Rebecca Fengler. Ich habe einen Termin mit dem Staatsanwalt, Herrn Dr. Bürger. Ja, ich weiß, ich werde Bescheid sagen. Danke. Herr Dr. Bürger, die amerikanische Journalistin ist da. Ja, danke. Ich lasse bitten. Frau Mrs. Fengler, bitte. Danke. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mrs. Fengler. Miss Fengler, nehmen Sie bitte Platz. Danke. Eine hochinteressante Arbeit, die Sie da machen, diese biografischen Recherchen für diese... Die Greenbaum Foundation. Ja. Ja, hier steht's ja, Greenbaum Foundation New York. Ich hoffe, ich kann Ihnen behilflich sein, im Rahmen meiner Kompetenzen, versteht sich. Der Fall Eisermann ist zwar abgeschlossen, aber Sie werden verstehen, dass ich personenbezogene Angaben und Aussagen nicht ohne weiteres weitergeben darf. Entschuldigen Sie die Frage, aber wie sind Sie ausgerechnet auf Eisermann gekommen? Der ist ja, abgesehen von diesem tragischen Todesfall, ein unbeschriebenes Blatt. Mit 87 Jahren? Ja, ich meinte dies mehr im Sinn von repräsentativ für Ihre Dokumentation. Dr. Bürgel, wir machen keine repräsentative Umfrage für irgendeine Art von Meinungsforschungsinstitut. Die Greenbaum Foundation stellt eine Dokumentation über die Opfer des Holocaust zusammen. Das heißt Gespräche, Fotodokumente, Zeitzeugeninterviews. Also bisher haben wir 50.000 Biografien recherchiert und auch dokumentiert. Ja, ich erinnere mich, das stand ja in Ihrer Anfrage. Ich habe auch nur nachgefragt, weil ich nach dem Zusammenhang mit unseren Ermittlungen in der Sache Eisermann suche. Also ein Freund von mir, der für die Foundation Gespräche mit einer Frau Sarah Weintraub in New Jersey führte, erzählte mir, dass die alte Dame sich sehr intensiv an einen jungen jüdischen Schauspieler erinnerte. Und das war eben Eisermann. Und dann fand sich noch ein zweiter Verweis auf ihn in einem anderen Gespräch. Und ich ging der Sache nach und recherchierte, was zu recherchieren war. Als feststand, dass Eisermann noch am Leben war und hier in dieser Stadt wohnte, kam ich hierher, um ein persönliches Interview mit ihm zu führen. Aber da war er leider schon tot. Ich habe dann versucht, hier am Ort noch Details über sein Leben rauszufinden. Und deswegen bin ich jetzt auch hier. Das ist ein enormes Puzzle, was Sie da zusammensetzen wollen. Tja, dann sind unsere Berufe doch ähnlich, oder? Was das Puzzle betrifft, ganz bestimmt. Ansonsten denke ich, dass es gravierende Unterschiede gibt zwischen einer juristischen Untersuchung und einer journalistischen Recherche. Wie gesagt, soweit ich Ihnen Auskunft geben darf, gern. Ja, danke. Obduktionsbefund. Leiche männlich. Erkennungsdienstlich ermittelt als Jakob Ruben Eisermann. Wohnhaft Alter Steg 27, Alter 87. Tod durch Herzversagen infolge schwerer Verbrennungen. Schnittwunden an den Händen, teilweise Glaspartikel in den Wunden, Verbrennungen dritten und vierten Grades im Gesicht und an den Extremitäten. Die Kleidung zu verschiedenen Graden verbrannt und in die Haut eingefressen. Auf dem Schädel ebenfalls Schnittwunden. Am rechten Unterarm Tätowierung einer Zahlenreihe. 4, 9, 2, 6. Die letzten zwei Ziffern unkenntlich. Eisermann ist also bei dem Versuch, den Zeitungskiosk in Brand zu setzen, ums Leben gekommen. Ja, er hat gegen 22.30 Uhr einen selbstgebauten Brandsatz gezündet. So etwas wie ein Molotow-Cocktail. Er hat den Brandsatz angezündet und muss beim Werfen gestolpert oder gestrauchelt sein. Er fiel nach vorn. In Wurfrichtung gegen den Kiosk. Das erklärt sich aus den Schnittverletzungen am Schädel und den Glaspartikeln. Dabei müssen seine Sachen Feuer gefangen haben. Der Brandsatz war eine Mischung aus Dieselöl und Benzin. Das Feuer breitete sich also sehr schnell und intensiv aus. Die Polizei traf gegen 22.50 Uhr am Tatort ein. Wie und wann wurde sie gerufen? Warten Sie, 22.40 Uhr. Telefonisch, anonym. Das ist aber nur eine Rekonstruktion nach Indizien, nicht wahr? Ich meine, Zeugen gibt es dafür nicht, wenn wir einmal von dem anonymen Anruf absehen. Nein, unmittelbare Zeugen gab es keine. Aber die Auswertung der Brandspuren und die Obduktion legen diesen Schluss nahe. Für eine Fremdeinwirkung haben sich keinerlei sinnvolle Anhaltspunkte ergeben. Aber für den Umstand, dass ein 87-Jähriger sich einen Molotow-Cocktail bastelt, diesen Brandsatz noch stundenlang mit sich herumträgt, um ihn dann schließlich auf einen Zeitungskiosk zu werfen, dafür gibt es sinnvolle Anhaltspunkte? Ja, die gibt es, Frau Fengler. Wir haben unter anderem in seiner Wohnung einen selbstgedrehten Trichter aus Papier gefunden, einen aufgetrennten Strumpf, aus dem er den Zünder geformt hat, und die Reste von Dieselöl und Benzin. Eisermann hat den Brandsatz zweifelsfrei in seiner Wohnung hergestellt. Das ist ein Fakt. Sie haben mich wahrscheinlich falsch verstanden. Ich stelle das ja nicht in Abrede, dass Eisermann versucht hat, den Kiosk anzuzünden. Er hat es nicht nur versucht, er hat es getan. Aber was für einen Sinn ergibt das? Ich meine, warum tut ein Mensch wie Eisermann so etwas? Oder was alles muss geschehen sein, ehe ein sonst stiller alter Mann so eine Tat in Angriff nimmt? Soweit es ging, haben wir die Umstände, die zur Tat führten, und die Tat selbst rekonstruiert und die ermittelten Fakten in ihrer möglichen Beziehung zusammengefügt. Natürlich bleibt dort immer etwas offen, wo man den Täter, in diesem Fall Täter und Opfer, nicht mehr befragen kann. In Ihrem Abschlussbericht und der Mitteilung an die Presse wird das Motiv eine krankhafte Veränderung der Persönlichkeit Eisermanns als wahrscheinliches Motiv erwähnt. Das ist richtig, ein anderes Motiv war auch nicht zu ermitteln. Eisermann lebte seit Jahren vollkommen zurückgezogen. Er hatte keine Freunde. Es ging ihm materiell nicht schlecht, aber er hat nichts angeschafft. Seine Wohnung war erschreckend, trist wie eine Gefängniszelle. Seine einzigen sozialen Kontakte hatte er sporadisch über das Theater, wo er in den 50er und 60er Jahren als Schauspieler tätig war, jetzt noch ab und an als Statist. Er galt allgemein als Sonderling und Einzelgänger. Im letzten Jahr suchte er einen Arzt auf. Er litt unter Kopfschmerzen und Schwindelgefühl. Der Arzt diagnostizierte Anzeichen einer Altersdepression und, das hat auch die Obduktion bestätigt, eine krankhafte Verengung der Blutgefäße. Motorische und sensorische Fehlleistungen waren nicht auszuschließen. Auch eine Einschränkung der Kognition. Dann war dieser Brandanschlag nur eine Kurzschlussreaktion, begünstigt durch Senilität. Ja, das ist eine sehr wahrscheinliche Komponente. Und Sie geben sich damit zufrieden? Zufrieden? Ihre Frage klingt wie ein Vorwurf. Wissen Sie, ich hätte ja auch wieder abreisen können. Ich hätte ein Häkchen an die bisherigen Recherchen machen können und gut. Und warum haben Sie es nicht getan? Aber Sie hören doch auch nicht auf zu fragen, wenn Sie der Ansicht sind, dass da noch etwas zu erfahren wäre. Nein, ganz sicher nicht. Und nicht alles, was ich hier erlebe, ist damit erledigt, dass man unter die Dusche steigt. Aber ganz so persönlich wie Sie nehme ich es nicht. Wollen wir nicht jetzt eine Ausnahme machen? Wir versuchen, ein Leben zu finden. Inmitten von Indizien. Sie sind hartnäckig. Ja, bin ich. Also, nach Ihren Nachforschungen war Eisermann nur ein zurückgezogen lebender Sonderling, dessen Symptome sich mehr und mehr zu einer Art Wahnvorstellung zusammengeschoben haben. So könnte man es ausdrücken. Das hat auch nichts Abwertendes gegenüber Eisermann, dieses Schicksal teilt er mit vielen älteren Menschen. Warten Sie, ich zitiere mal kurz aus einigen Personenbeschreibungen. Hier, der Pförtner des Theaters. Der ist immer vor den Aushängen gestanden. Aus der Aussage von Paul Schadchen, Theaterpförtner. Jeden Tag. ist immer gekommen, weil er auch im Theater gegessen hat. Der stand da vor den Aushängen, Proben, Besetzungen und so und hat sich dabei so seltsam gewiegt in den Knien und die Lippen bewegt. Man hätte denken können, er liest laut, war aber nicht so. Der hat einfach vor sich hingemurmelt, irgendwelche Sachen, vielleicht Texte aus Theaterstücken. Wenn man ihn grüßte, dann lüpfte er den Hut mit einer weit ausholenden Geste. Die Hand mit dem Hut blieb in der Luft und er neigte den Kopf leicht zur Seite und hat auch irgendwas gebrabbelt. Aber er hat sich gar nicht zu einem hingedreht. Und hier noch die Wahrnehmungen des Kantinenwirtes. Aus der Einvernahme des Kantinenwirtes des Theaters, Joachim Pelzig. Der hat immer da hinten gesessen, allein, im Nebenraum der Kantine. Kam pünktlich, dass man die Uhr danach hätte stellen können. Hat mit dem Rücken zur Tür gesessen und auf das Fenster gestarrt. Wo ja nichts zu sehen war, weil es mit Plakaten zugeklebt ist. Ganz kerzengerade hat er gesessen und die Arme wie mit dem Lineal ausgerichtet auf der Tischplatte. Haben Sie ihn mal gesehen? Gesehen? Eisermann? Nein. Nein, ich habe kaum Zeit, ins Theater zu gehen. Und wenn, also ich weiß nicht, ob ich da mein Augenmerk auf die Statisterie gelenkt hätte. Ich meine nicht unbedingt im Theater, ich meinte eben in der Stadt. Also Eisermann hatte die Angewohnheit, jeden Tag einen langen Spaziergang durch die Stadt zu machen. Immer die gleiche Route, von seiner Wohnung vorbei am Markt, über den Liesensteig, direkt an ihrem Büro vorbei. Und dann ist er hinunter zur Flusspromenade und dann wieder zurück zum Theater, wo er sein Mittagessen einnahm. Also wirklich nicht, jedenfalls nicht bewusst. Woher haben Sie diese Information? Von einigen Schauspielern des Theaters. Ich bin dann diesen Weg ebenfalls gegangen, mehrmals. Und ich bin dabei immer wieder den gleichen Leuten begegnet. Die habe ich dann nach Eisermann gefragt. Und? Den Namen wusste nur eine ältere Dame. Sonst aber konnten sich etliche an ihn erinnern, als Person. Zusammengefasst, ein schmaler Mann mit einem vogelartigen Gesicht, die Nase sehr spitz und das Kinn leicht vorgeschoben. Im Sommer trug er einen zerknitterten Leinenanzug und im Winter einen langen, dunklen Mantel und geschnürte Schuhe, die sich an den Spitzen hochbogen. Und sein Gang hatte etwas Unstetes, mal weit ausholend und dann wieder innehaltend und den Fuß sorgfältig niedersetzend. Ja, es bestätigt doch, dass es offensichtlich motorische Störungen bei Eisermann gab. Haben Sie daran gedacht, die Zahlenreihe an Eisermanns Arm zu rekonstruieren? Die Zahlenreihe? Nein. Eine KZ-Tätowierung, so viel steht fest, aber das hat mit dem Vorgang hier am Ort nichts zu tun. Meinen Sie? Ich bitte Sie, Frau Fengler. Ihr Eifer in allen Ehren, aber nachdem die Identität des Toten zweifelsfrei feststand, bestand dazu keine Notwendigkeit. Das ist also keineswegs irgendeine Form von Desinteresse. Ich verstehe, dass es Sie für Ihre spezifische Aufgabe interessiert, aber für unsere Ermittlungen war das nicht mehr von Bedeutung. Es sollte ja auch kein Vorwurf sein, nur eine Feststellung. 2 und 8 lauten die letzten beiden Ziffern. Auschwitz. Eisermann kam am 29. Januar 1943 nach Auschwitz. Gut. Ein weiterer Fakt in der Biografie von Eisermann. Und wohin führt er uns? Im Archiv der Greenbaum Foundation bin ich auf einen anderen KZ-Insassen gestoßen, einen Horst Ohrig. Und der wohnt jetzt in Esslingen. Von ihm gibt es eine Beschreibung des Lageralltags. Aus dem Interview mit Horst Ohrig, Esslingen, geführt 1998. Tritt nie auf die Spalten zwischen den Platten des Lagerweges. Das bringt Unheil. Das haben wir jeden Neuankömmling eingeimpft. War so eine Marotte des Wachführers, die Häftlinge im Laufschritt über den Weg zu jagen und diejenigen zu bestrafen, die auf die Spalten traten. Eisermann hat es gleich ein paar Mal erwischt. Schwarz-blau haben sie ihn geprügelt. Dann hat er sich diesen Gang angewöhnt, so seltsam hüpfend, nur um nicht auf die Spalten zu treten. Ich weiß noch, wie wir nach dem Krieg aus dem Lager entlassen wurden und Eisermann vor mir ging, immer noch jeden Spalt des Weges vermeidend. Und ich zu ihm sagte, dass es ja nun vorbei wäre, und er über die Schulter geantwortet hat, dass er da nicht sicher wäre. Und gelernt wäre gelernt. Das könnte auch ein Grund dafür sein, warum er so seltsam ging, oder? Eigenwillig, aber doch irgendwie nachvollziehbar. Und mit Sicherheit keine motorische Fehlleistung infolge einer Erkrankung. Ein trauriger, bedingter Reflex vielleicht. Das allein ist aber auch kein Indiz dafür, dass die ärztliche Diagnose an sich nicht stimmt. So eine Angewohnheit kann dann durchaus krankhafte Züge annehmen. Natürlich ist das nur eine Facette. Wir gehen davon aus, dass Eisermann vor diesem Abend sehr starken Emotionen ausgesetzt war. Es war seine letzte Vorstellung. Das Theater muss Honorarkräfte einsparen und hatte sich daher von einigen älteren Statisten getrennt. Auch von Eisermann. Das Theater war immerhin seine letzte soziale Bindung. Es muss für ihn eine sehr schmerzliche Abschiedssituation gewesen sein. Mit der Abschiedssituation mögen Sie recht haben. Aber die bezog sich nicht auf das Theater. Ganz bestimmt nicht. Sondern? Was haben Sie, Frau Fengler? Ihre Frage wundert mich. Nun, Sie haben doch Zweifel an meiner These. Also habe ich nachgefragt. Vielleicht bin ich ein wenig enttäuscht. Worüber? Ich habe das Gefühl, dass Sie mir etwas verschweigen. Nein, das tue ich nicht. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Gut, lassen wir das erstmal. Ich weiß nicht, was Ihre Vernehmungen ergeben haben. In meinen Gesprächen mit Gerhard Walter, Schauspieler, seit Jahren mit Eisermann in einer Garderobe, hat sich ein etwas anderes Bild für diesen letzten Abend ergeben. Aus dem Gespräch mit dem Schauspieler Gerhard Walter, 58, teilte sich seit über 20 Jahren die Garderobe mit Eisermann. Naja, es war wie immer. Er ist wie immer mit den anderen raus. Wir spielten Wilhelm Tell und er war Ulrich der Schmied. Wissen Sie, das ist der Älteste, der dann aber den Vorsitz beim Rütli-Schwur nicht führen darf, weil er nicht frei geboren ist. Sein Text war aber gestrichen und er hat nur mit uns anderen unisono den Rütli-Schwur gehabt. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen noch Gefahr. Dann war Schluss für ihn. Als ich in die Garderobe kam, war er schon umgezogen und hat gerade die Vorstellung in sein Textbuch eingetragen. War auch so eine Marotte von ihm. Naja, den Leukoplaststreifen vom Spiegel hat er noch abgezogen. Also, wo sein Name drauf stand. Das war schon ein merkwürdiges Bild für einen Abschied. Und dann hat er mir wie immer die Hand gegeben und sich verabschiedet. Das sind die Wahrnehmungen von Herrn Walter. Und hier weist nichts auf eine geistige Verwirrung hin, auf einen Abschiedsdruck gegenüber dem Theater, dem er sich ausgesetzt sah. Es gab für Eisermann in Bezug auf das Theater keinen Grund, erregt zu sein. Er ist freiwillig aus dem Vertrag ausgeschieden, vor 23 Jahren. Seitdem hat er als Statist gearbeitet. Es ist durchaus denkbar, dass das Theater ein über Jahre hin eintrainiertes Muster darstellt, in dem Eisermann, entschuldigen Sie den etwas zynisch klingenden Ausdruck, funktioniert haben mag. Als das wegfiel, haben sich die Depressionen einen anderen Weg gesucht. Eisermann ist vom Theater zum Kiosk gegangen. Er hatte keine Zeit mehr, nach Hause zu gehen. Also hatte er den Brandsatz schon bei sich. Er war also zu dem Zeitpunkt schon entschlossen. Was hat ihn vorher so deprimiert? Gibt es dazu Aussagen des Arztes oder andere Hinweise? Sie meinen konkrete Vorgänge, die Eisermann geschildert hat? Nein, es war der Gesamtzustand, den der Arzt diagnostiziert hat. Dafür spricht allerdings auch diese Bemerkung in dem Brief, den Sie mir gerade gezeigt haben, das Alter ist eine Insel umgeben vom Tod. Wenn man das Älterwerden so sieht, ist dies durchaus keine optimistische Schlussfolgerung. Der Mann war 87 Jahre alt und wenn man mehr und mehr mit den normalen Folgen der Alterung konfrontiert wird, dem Versagen des Körpers, Schmerzen, das kann schon das Verhältnis zur Realität depressiv gestalten. Die andere Möglichkeit wäre, dass Eisermann auch Wahrnehmungen anderer Art gemacht hat. Wahrnehmungen, die ihn sehr stark betroffen haben, vielleicht auch deprimiert haben, vielleicht auch, nein, ganz bestimmt sehr wütend gemacht haben. Ja, das ist durchaus denkbar. Jedenfalls haben diese Wahrnehmungen, welcher Art sie auch gewesen sein mögen, letztlich zu dieser Tat geführt. Ich halte es für eine Verzweiflungstat. Eisermann hat ein verzweifeltes Zeichen setzen wollen. Ein Zeichen wofür? Wogegen? Gegen die Ohnmacht des allmählichen Vergessens. Entschuldigen Sie, Frau Fengler, das ist mir jetzt zu allgemein moralisch. So etwas ist vielleicht journalistisch sehr ergiebig, hört sich gut an. Aber es ist für die Wahrheitsfindung wirklich nicht tauglich. Warum wird eigentlich in Ihrem Abschlussbericht ganz besonders betont, dass ein Zusammenhang zwischen dem Brandanschlag und einer womöglich rechtsorientierten Szene nicht gegeben ist. Es wird nicht besonders betont, Frau Fengler. Wir haben das angemerkt, weil zu Beginn der Untersuchungen Fragen in dieser Richtung aufkamen. Gibt es denn hier eine gewaltbereite rechte Szene? Nein, die eben gibt es nicht. Es gab vor einem Jahr im Zusammenhang mit einem Kameradschaftstreffen von Kriegsteilnehmern etwas Unruhe und Besorgnis. Inwiefern? Ein paar arbeitslose Jugendliche hatten sich da zu einer nicht genehmigten Demonstration zusammengefunden. Das wurde dann gleich in den Bereich der organisierten Rechtsradikalität diskutiert. Aber dahinter stand weder eine Organisation, noch kam es zu irgendwelchen Übergriffen. Und warum wurde demonstriert? Es gab damals einige Gegner dieses Treffens und eine Anzeige, die auf ein Verbot dieses Treffens zielte. Das hat die Gemüter damals etwas erhitzt, verstehen Sie? Ein paar Leute fühlten sich bemüßigt zu demonstrieren. Das Ganze löste sich dann aber rasch auf. Und hat dieses Treffen stattgefunden? Ja, es sprach nichts dagegen. Es war eine Begegnung ehemaliger Soldaten. Ohne Demonstration, ohne Kundgebung oder Kranzniederlegung. Es waren keine Angehörigen der SS oder anderer Eliteverbände, die sich zum Zwecke einer Kundgebung hier treffen wollten. Aber es hat immerhin die Gemüter so sehr erregt, dass Sie einen solchen Hintergrund im Fall Eisemann nachdrücklich ausschließen wollten. Wie heißt es so schön neudeutsch? Political correctness. Auch die vagste Verbindung ausschließen. Und ist sie wirklich ausgeschlossen, Herr Dr. Bürger? Ja. Eisemann war zwar Jude, aber in keiner Form praktizierend. Er galt als Atheist. Er ist auch, was seine Abstammung betrifft, niemals in dieser Richtung in Erscheinung getreten. Gesetzt den Fall, dass Eisermann Opfer eines Übergriffes geworden wäre, selbst dann hätte es keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass dies etwas mit einem antisemitischen oder rechtsradikalen Hintergrund zu tun gehabt hätte. Wenn dies der Grund für Ihre These wieder das Vergessen sein sollte, dann gibt es dafür wirklich keinerlei Anhaltspunkte. Wie wahrscheinlich ist es, dass Eisermann Kenntnis von diesen Vorgängen um das Treffen hatte? Ich weiß jetzt wirklich nicht, wohin Ihre Frage zielt. Ist doch eine Spekulation. Und außerdem liegen diese Ereignisse ein Jahr zurück. Sicher. Ich meine nur, es wurde bei den Ermittlungen nicht in Betracht gezogen, stimmt das? Frau Fengler, ich habe mich bereit erklärt, Ihnen Fragen zur Person von Herrn Eisermann zu beantworten, aber ich werde hier nicht mit Ihnen die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft auf Ihre Sinnfälligkeit hin diskutieren. Und ich werde mich hier auch nicht hinsetzen und mit Ihnen wild darauf losspekulieren. Genau aus diesem Grund haben wir unsere Pressemitteilung so gestaltet, um solchen Spekulationen vorzubauen. Sie sollen ja nicht spekulieren. Doch, Sie machen Vermutungen zu Tatsachen, die nicht gegeben sind. So gern ich mich mit Ihnen unterhalte, dies führt zu weit und nirgendwohin. Das ist keine Spekulation. Es ist eine Tatsache. Eisemann hat die Vorgänge nämlich sehr genau wahrgenommen. In welcher Form, wenn ich fragen darf? Wussten Sie, dass Eisemann eine Art loses Tagebuch geführt hat? Ein Tagebuch? Nein, das ist mir neu. Vielleicht ist Tagebuch auch nicht die richtige Bezeichnung. Es gibt Aufzeichnungen von Eisemann. Aufzeichnungen? Wo haben die sich befunden? Woher stammen diese vermeintlichen Notizen Eisermanns? Aus dem Theater. Er hat sie einer Ankleiderin, Frau Hartung, übergeben. Das war am Abend der Brandstiftung. Und warum hat uns Frau Hartung nicht darauf hingewiesen? Wir haben ja die Angestellten des Theaters befragt. Frau Hartung konnte man nicht fragen, weil sie im Urlaub war. Darf ich mir das mal ansehen? Natürlich. Frau Hartung war 3 Wochen verreist. Sie war in Zypern mit einem mehrtägigen Abstecher nach Ägypten und Israel. Das war wirklich kurios. Aufzeichnungen auf Zigarettenpapier. Ja, dafür gibt es eine Erklärung. Bestimmt gibt es die. Aber zuerst einmal müsste die Echtheit dieser Aufzeichnungen geprüft werden, bevor wir sie in irgendwelche Überlegungen zum Fall Eisermann in Beziehung setzen. Und vor allem befinden sich darin Hinweise auf die Tat selbst. So, wie ich diese Notizen verstehe, ja. So. Und warum ist gerade Frau... Hartung. Hilde Hartung. Ja. Warum ausgerechnet sie im Besitz der Papiere ist? Der Grund war ihre Reise. Sie hatte gelegentlich darüber mit Eisemann gesprochen und als er erfuhr, dass sie auch nach Jerusalem kommt, hatte sie um den Gefallen gebeten, diese Papiere dorthin mitzunehmen. Können Sie mir diesen Zusammenhang erklären? Natürlich. Aus dem Gespräch mit Hilde Hartung, 59, Ankleiderin am Theater in G. Ich bin hier Ankleiderin seit 30 Jahren. Der Herr Eisermann hat mich früher nie gebraucht. Es war ihm unangenehm. Ich mag keine fremden Hände an mir, hat er gesagt. Dann kam er aber nicht mehr so ohne weiteres in die Schuhe. Auch in die Jacke musste er sich helfen lassen. Er hat sich immer dafür bedankt. Ansonsten war sein Verhalten, wie soll ich das sagen, immer korrekt distanziert. Nicht unfreundlich, nein, eben auf Distanz. Deshalb habe ich mich auch sehr gewundert, als er mir diese Zettel übergeben hat. Wegen dieser Zettel hat es einmal einen richtigen Krach zwischen uns gegeben. Aber das ist auch schon Jahre her. Herr Eisermann ist sonst nie laut geworden, hatte keine Allüren. Ich hatte einen dieser Zettel in der Jackentasche seines Kostüms gefunden und habe ihn zusammengeknüllt. Wie er das gesehen hat, ist er richtig verrückt geworden. Ganz außer sich war er. Tun Sie das nicht wieder, nie wieder, hat er geschrien. Am nächsten Tag hat er sich dann in aller Form entschuldigt und ich auch. Dann hat er mir gesagt, es wäre für, wenn er mal nach Jerusalem käme. Da wollte er sie in die Klagemauer stecken. Ist so ein jüdischer Brauch, dass man seine Wünsche und Gebete dort in die Ritzen steckt, dass sie Gott zu Gesicht kommen und er sie liest. Aber es ist nie was draus geworden aus seiner Reise nach Jerusalem. Und wie er erfuhr, dass ich dorthin fahre, hat er mich gebeten, sie dorthin mitzunehmen. Ich habe es ihm versprochen und ich habe es vergessen. Ich war am Morgen so aufgeregt vor der Reise. Es ist so schrecklich, jetzt, wo er nicht mehr lebt und ich habe ihm seinen Wunsch nicht erfüllt. Ich habe es einfach vergessen. Dazu kann ich im Moment nichts sagen, Frau Fengler, das kommt sehr überraschend. Ich müsste mich mit diesen Aufzeichnungen näher befassen. Das ist mir klar. Aber vielleicht kann ich Ihnen einen Ansatz liefern? Einen Ansatz wofür? Für die Interpretation. Ich habe zuerst auch sehr lange und sehr ratlos darüber gesessen, bis ich eine Art von Reihenfolge entdeckt habe. Bitte, gern. Es gibt zwei Arten von Aufzeichnungen. Zum einen haben wir hier Zettel mit Zitaten, Aussprüchen, die keine Datumsbezeichnung tragen. Und dann gibt es einige Zettel mit Daten, beziehungsweise mit Zahlenkürzeln, die Datumseintragungen sein könnten und mit Bemerkungen versehen, die einen Zusammenhang zu Ereignissen in Eisermanns Leben nahelegen. Das ist schon kurios. Notizen auf Zigarettenpapier. Eisermann war doch nicht Raucher. Im Bericht des Arztes muss das irgendwo stehen. Es gibt auch dafür eine Erklärung. Es war eine Angewohnheit aus der Zeit des Widerstands. Eisermann war im Widerstand? Ja, in Theresienstadt. Sie sagten doch Auschwitz, oder? Das kam später. Zuerst war Eisermann in Theresienstadt. Daher kannte auch Frau Weintraub den Eisermann. Sie hatte ihn dort im Theater gesehen. Sie kann sich an das Stück zwar nicht mehr erinnern, aber daran, dass sie sehr darüber gelacht hat. Trotz der Propagandalügen. Und wie kam Eisermann dort in den Widerstand? Über Frau Weintraub. Sie gehörte zu einer ganz kleinen Gruppe, die nicht lange existierte. Sie hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Leute in Theresienstadt zu informieren. Über Deportationen, Verhaftungen und auch zu kämpfen. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Es ging alles einfach zu schnell. Damals, als Frau Weintraub Eisermann kennenlernte, suchten sie nach einem Ort, an dem man die Informationen relativ ungefährdet umverteilen konnte und waren auf das Theater gekommen. Und Eisermann schloss sich dieser Gruppe an? Er wurde ganz langsam hineingezogen, denn man musste sich ja sicher sein, dass er die Sache nicht verraten würde. Wieso verraten? Eisermann war eher unpolitisch, ein junger Schauspieler, der nichts anderes wollte als Theater spielen. Aber dann verliebte er sich in Lea Stern, die auch zur Gruppe gehörte. Und über die Liebe ist er dann in den Widerstand gekommen. Es waren alles ganz junge Leute und sie waren ganz verschiedene Ansichten und haben sich des Öfteren auch zerstritten über das Judentum und den Zionismus, den Kommunismus und über die Kunst. Und? Die Nachrichten jedenfalls, die sie sammelten und umverteilen wollten, die schrieben sie auf Zigarettenpapier. Und Eisermann musste sich deswegen das Rauchen angewöhnen, um die Nachrichten zu schmuggeln und weiterzugeben. Schließlich hat er die Nachrichten fast alle selbst verfasst, wegen seiner klaren Schrift. Und diese Eigenart hat er dann beibehalten. Notizen auf Zigarettenpapier. Ja. Das ist übrigens ein Punkt, der gegen den Altersschwarzen spricht. Eisermanns Schrift hat sich über die Jahre, die er diese Aufzeichnungen vorgenommen hat, kaum verändert. Wie gesagt, gibt es einige, die mit Datum versehen sind. Hier ist eine vom 7. Mai 1999. Aus den Aufzeichnungen des Jakob Ruben Eisermann. Bleistift auf Zigarettenpapier. Der Mensch wird an jedem Tag gerichtet. Denn es heißt, du suchst ihn heim, morgen für morgen. Der Mensch wird in jeder Stunde gerichtet. Denn es heißt, Augenblick für Augenblick überprüfst du ihn. Zusatz. Sie kommen wieder am hellerlichten Tag und gehen einher, als wäre da keine Schuld, keine Scham und keine Schande. Als wäre Zeit, ein Bad, alles abzuwaschen. Und die sie ansehen, sehen nicht, was zu sehen wäre. Sie haben sicher recherchiert, was es mit diesem Datum auf sich hat. Das war der Tag, an dem das Kameradschaftstreffen vom Oberlandesgericht genehmigt wurde. Ich verstehe. Ja, das kann einen unmittelbar Betroffenen schon hart angehen. Aber das Recht ist nun mal eine Auslegungssache. Der nächste Zettel steht in Zusammenhang mit deinem Foto. Mit diesem hier. Was ist das? Das ist aus dem Theaterarchiv. Ein Bühnenfoto. Es ist etwas unscharf. Also der dort, der zweite von links, ist Eisenmann in der Rolle des Shylock aus The Merchant of Venice, also aus dem Kaufmann von Venedig. Das war die letzte Rolle seiner Glanzzeit hier im Theater. Unter dem 17. Oktober 1953 notiert Eisenmann: Aus den Aufzeichnungen des Jakob Ruben Eisenmann. Bleistift auf Zigarettenpapier. Du hast mich Hund genannt. Noch ohne Grund. Bin ich ein Hund? Hüt dich vor meinen Zähnen. Mich macht man nicht zum sanften, blinzelnden Narren, der mit dem Kopf nickt, mitfühlt, seufzt und nachgibt. Auch ein biblisches Zitat? Nein, das ist aus dem Stück. Ich wusste zuerst auch nicht, auf was sich dieses Zitat bezieht. Ich habe dann nochmal in der Dramaturgie nachgefragt und die haben mich dann aufgeklärt, dass es aus dem Stück ist. Und dann hat man mir dieses Foto herausgesucht und dabei ist mir aufgefallen, dass es von allen Hauptrollen Porträtfotos gab, von allen, außer Eisenmann. Gut, das hätte auch ein Zufall sein können, es hätte durchaus verloren gehen können in all den Jahren. Da auf den Porträtfotos ein Prägestempel war von dem Fotoatelier, Atelier Jaschke. Jaschke, das gibt es doch heute noch in der Bleichgasse, Fotofachgeschäft. Genau, Helene Jaschke ist die Inhaberin. Sie ist die Enkelin von Johannes Jaschke, der das Geschäft bis 1963 geführt hat. Ich bin also dorthin. Ich habe gedacht, vielleicht haben Sie noch einen Abzug. Und? Sind Sie fündig geworden? Ja. Allerdings auf eine ganz und gar andere Weise, als ich erwartet habe. Aus dem Gespräch mit Helene Jaschke, Inhaberin des Fotofachgeschäftes Bleichergasse 12, Enkelin des Johannes Jaschke, Kunstfotograf in G., verstorben 1973. Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Das werde ich nicht vergessen. Ich war damals 11 Jahre, aber das hat sich mir ganz tief eingeprägt, wissen Sie? Das Theater wollte damals eine Reihe von Künstlerporträts anfertigen lassen. Da war auch Eisenmann dabei. Und da sie gerade Kaufmann von Venedig probierten, hatte man sich entschlossen, Eisenmann in der Maske des Shylock fotografieren zu lassen. Er kam direkt aus dem Theater, in Kostüm und Maske. Mein Großvater hat ihn begrüßt, mit allem Respekt. Er war leidenschaftlicher Theatergänger und hielt auch sehr viel von Eisenmann. Dann hat mein Großvater angefangen, die Lichter zu setzen. Er war wirklich ein Künstler. Unser Atelier hatte eine gewisse Berühmtheit für Porträtaufnahmen. Heute kann man ja Gott sei Dank wieder drüber reden, weil das war ja während des Dritten Reichs, verstehen Sie? Da konnte man in der Zone nicht so drüber reden. Aufnahmen zur Verleihung des Ritterkreuzes, Abschlussbilder der Nationalpolitischen Bildungsanstalt, die war drüben im Schloss untergebracht. Und 1942 hat sich der Gauleiter von meinem Großvater ja auch fotografieren lassen. Die Aufnahmen sind noch im Archiv. Da ist nichts weggekommen. Einzigartige Dokumente, wirklich. Ja, also, wie er so das Gegenlicht einrichtete, mein Großvater, bat er den Eisenmann, sich Profil zu setzen. Wegen des Zuges um die Nase. Das typisch Jüdische. Wenn Sie mal die Fotos von Jud Süß gesehen haben, mal abgesehen von der Propaganda. Hochkünstlerische Fotos. Ja, und da ist der Eisenmann aufgesprungen, hat sich den angeklebten Bart abgerissen. Angeschrien hat er meinen Großvater, als einen alten Nazi beschimpft und vor ihm ausgespuckt. Das war für mich so schrecklich demütigend. Und dann gab es hinterher noch einen Rattenschwanz von Verhören. Diskriminierenden Verhören. Aber schließlich hatte sich mein Großvater nichts vorzuwerfen. Und man hat die Untersuchungen eingestellt. Aber es war sehr, sehr demütigend. Ein etwas geschmackloses Zusammentreffen, würde ich sagen. Für einen Mann wie Eisenmann war das 8 Jahre nach Kriegsende und nach seiner Befreiung aus dem KZ etwas mehr als geschmacklos. Es muss ihn zutiefst verletzt haben. Sicher, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber nicht jeder Mitläufer oder Opportunist war im juristischen Sinne ein Kriegsverbrecher. Und hier im Osten hat man ja sehr auf Umerziehung gesetzt. Und wenn ich mich recht erinnere, wurden einige minder belastete Nazis auch direkt für den Aufbau des neuen Staatsapparates eingesetzt. Ja, ich habe gelesen. beim Aufbau der Polizei und der FDJ. Die Geschichte ist voller böser Phasen. Aber weil etwas so stattgefunden hat, muss es ja noch lange nicht recht sein. Und auch dieses Eisenmann bestimmt nicht entgangen. Ja, aber wir sind jetzt im Jahre 53 gelandet. Was uns interessiert, ist die unmittelbare Gegenwart Eisermanns. Und was ist mit Frau Jaschkes heutigem Stolz, dass man endlich darüber reden kann? Das sind von meinem Standpunkt aus gesehen Frau Jaschkes Ansichten weiter nichts. Sehen Sie, Sie sind zu Frau Jaschke gegangen und haben sie befragt. Frau Jaschke ist nicht von sich aus an die Öffentlichkeit getreten. Das ist ein großer Unterschied. Für Eisenmann ist dieser Unterschied unerheblich gewesen. Er hat nur registriert, dass es solche Art von Denken noch gab. 1953 und auch heute noch. Wieso? Gab es eine erneute Begegnung zwischen Frau Jaschke und Eisenmann? Oh nein, die gab es nicht. Dafür gab es andere Ereignisse. Frau Fengler, Entschuldigung, ich glaube, ich muss Sie jetzt ein wenig bremsen. Es handelt sich hier nicht um eine Straftat, die an Herrn Eisenmann begangen wurde, eine Straftat mit antisemitischem Hintergrund, sondern um eine Straftat, die Eisenmann begangen hat. Wäre er dabei nicht zu Tode gekommen, müsste er sich dafür verantworten. Oder wollen Sie diesen Umstand in Abrede stellen? Und alle diese Erscheinungen, die Eisenmann da registriert haben mag, rechtfertigen sein Vorgehen keineswegs. Ich versuche nur zu klären, wie das war für Eisenmann. Wie da Jahr um Jahr Dinge geschahen, die ihm wie Hohn vorkommen mussten, mit denen er sich öffentlich abzufinden hatte, in einem vorgeblich antifaschistisch-demokratischen Staat und später dann im wiedervereinigten Deutschland. Ist das jetzt nicht etwas übertrieben? Das hört sich ja so an, als ob Eisenmann von ehemaligen Nazis umgeben gewesen. Zum Teil trifft es auch zu. Aber es war ja nicht nur dieser Umstand. Es war auch die Art und Weise, über Vergangenheit zu reden, zu schweigen, sie zu den Akten zu legen. Und dann der Umstand, dass Leute, die keine Vergangenheit im Dritten Reich hatten, eine neue Generation, meine ich, von einer gefährlichen Gleichgültigkeit war. Und das alles auf dem Boden von Recht, Gesetz und Ordnung. Wissen Sie, wenn man den Teufel lange genug an die Wand malt, dann sieht man ihn schließlich auch. Und wissen Sie, was mich überdies jetzt an unserem Gespräch stört? Nein. Sie schlagen einen Ton an, als hätten wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Gut, Sie präsentieren hier ein ergänzendes Beweisstück, das uns nicht zugänglich war. Aber alles in allem läuft, was Sie hier vortragen, darauf hinaus, dass wir hier ganz absichtlich Dinge unberücksichtigt gelassen haben. Ich habe Ihnen keinerlei Absicht unterstellt. Aber ich denke, dass hier wirklich einige wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt wurden. Sie haben Ihre Ermittlungen auf dem kürzesten Weg zu Ende gebracht, erfolgreich und die Akten geschlossen. Und nichts von dem, was Sie hier vorgetragen haben, wäre stichhaltig genug, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Ich denke, dass es da doch noch etwas gibt. Aber vorher würde ich gern wissen, warum Sie den Gegenständen in Eisenmanns sogenannte Wundekiste nicht nachgegangen sind. Aus dem persönlichen Besitz des Jakob Ruben Eisenmann, aufbewahrt in einer Zigarrenkiste in seinem Garderobentisch. Zwei Schminkstifte, weiß und rot, Firma Leichner. Ein Theaterring, Messing mit Kunststein. Ein kleines Federmesser, ein Bleistift, eine Theaterperücke, gekennzeichnet mit Eisenmann und Räuber. Wir sind den Dingen nachgegangen. Nachdem Sie in Augenschein genommen waren, sind Sie zur Ermittlung tatrelevanter Fakten ausgeschlossen worden. Ich meine speziell die Perücke. Ich bitte Sie, eine Theaterperücke war da nichts. Der Mann war nur mal Schauspieler. In der Perücke stand Eisenmanns Name und Räuber. Ja, und? Das Stück stand 1968 auf dem Spielplan und Eisenmann spielte den Spiegelberg. In diesem Zusammenhang gab es ein Vorkommnis im Theater. Ein gravierendes Vorkommnis. Welcher Art? Ich habe den alten Maskenbildner des Theaters Karl-Heinz Schunzel ausfindig gemacht. Er wohnt immer noch hier und er erzählt wirklich gern und freizügig. Gut, ich habe es nicht betont, dass ich für eine jüdische Institution arbeite. Ich hoffe, dies ist keine strafbare Handlung. Aus dem Gespräch mit Karl-Heinz Schunzel, Maskenbildner. Hören Sie mir auf mit Eisermann. Klar habe ich gehört, dass er tot ist. Der hat mir mein Leben ruiniert, das hat er. Ich hatte Friseur gelernt, war dann Spätheimkehrer aus dem Krieg. Geschenk der Russen nach Stalins Tod an die Deutschen. Umgeschult und umgestülpt. Das war wie KZ. Wenn es was zu büßen gab, dann hab ich das doppelt und dreifach. Ich war ja ein Nichts, ein Niemand, Schützearsch im letzten Glied. Ich bin dann hier am Theater untergekommen und hab mich Stück für Stück hochgearbeitet zum Maskenbildner. 68 war es dann soweit. Ich hatte die Chance, an ein Berliner Theater zu gehen. Naja, Qualität setzt sich durch. Damit will ich nicht sagen, dass das hier Provinz war. Ich habe mich da schon ganz schön ins Zeug gelegt, dass wir was vorzuweisen hatten, gerade in der Maske. 1A Qualität. Und das war nicht immer leicht, man musste sich schon ganz schön kümmern. Ja, und dann war die Generalprobe Räuber. Der Chef lässt sich die Schauspieler in Kostüm und Maske kommen. Und was glauben Sie, was passiert? Der Eisermann tritt vor und hat keine Perücke. Der Chef geht hoch, schreit mich an, warum der Mann keine Perücke hätte. Hat er doch, habe ich ihm gesagt. Hat er. Und wie er den Eisermann fragt, warum er seine Perücke nicht aufhabe, sagt dieser, dass es hier am Theater nur Platz für einen von uns beiden gäbe. Für ihn oder für mich. Jedenfalls lasse er sich nicht von einem alten Nazi eine Perücke aus KZ-Haar aufsetzen. Ich sage Ihnen, da war Polen offen. Naja, und er hat auch nicht locker gelassen, der Eisermann. Hat die Sache richtig hochgespielt. Da ging für mich die Chose richtig los. Untersuchungen, Gespräche, Verhöre. Irgendwie wurde das dann wieder eingerenkt. Aber Berlin konnte ich mir abschminken. Können Sie mir das erklären, Frau Fengler? Schünzel war keineswegs ein Schützerarsch im letzten Glied. Er war bei einem Transportkommando. Theresienstadt, Auschwitz. Es stimmt. Man konnte ihm keine Kriegsverbrechen nachweisen, weil keine Zeugen mehr da waren. Ich glaube, wenn Eisermann das gewusst hätte, hätten sie jetzt einen Mord aufzuklären. Aber hier geht es um etwas anderes. Schünzel hatte nach dem Krieg noch gute Beziehungen zu zwei anderen Kameraden vom SS-Wirtschaftshauptamt, die noch im Besitz von menschlichem Haar waren. Von Haaren aus dem Konzentrationslager. Solche Haare hat Schünzel für das Theater angekauft. Das war seine 1A-Qualität. Und bevor Sie etwas sagen, Herr Dr. Bürgel, ich weiß, dass der Erwerb der Haare legal war. Ganz und gar legal. Nur sprach man nicht darüber. Aus Gründen der Pietät. Das ist an sich schon grausam. Ergibt aber erst dann ein Bild, wenn man noch folgenden Brief zur Kenntnis nimmt. Aus einem Brief im Besitz des Jakob Ruben Eisermann. Kopierstift auf Kontorpapier, mehrfache, teils stark ausgefranste Bruchkanten. Lieber Ruben, schon die Anrede mag in die Irre führen, denn ich liebe dich nicht. Dass ich ein Kind von dir trage, ändert nichts. Gar nichts. Da wächst etwas in mir, etwas Eigenes. Es hat sich in mir eingenistet. Ich unterstreiche es, nicht du. Vielleicht, wenn das Kind jemals geboren werden wird, wird es Züge von dir tragen. Aber vielleicht wird es auch dieses Kind niemals geben. Es gibt viele Dinge an dir, die ich sehr mag. Aber ich kann auch ohne diese Dinge leben. Wir überleben hier jeden Tag irgendwie. Manchmal sind Erinnerungen furchtbar. Ein hoffnungsloses Klammern an ein verschollenes Leben. Ich sehe, wie alle sich rings um mich an Erinnerungen zu klammern versuchen, als könnte man dadurch überleben. Aber das ist nicht sicher. Mancher legt sich hin und stirbt in den Schlaf hinein. Wir wissen, wie unendlich grausam die letzten Momente sein können, wenn man uns abschlachtet. Und sie werden es tun, wenn nicht heute, dann morgen oder irgendwann. Sie wollen ja nicht den Einzelnen, sie wollen alle. Als sie uns heute die Haare schoren, waren wir an die 30 Frauen beieinander und knieten in unseren Locken und Strähnen. Und sie gingen uns über den Kopf mit elektrischen Scheren, als wären wir Schafe. Und mit den Haaren tropfte hier und da auch Blut in den Schnee. Ich musste daran denken, dass ich einmal ein Bild meiner Mutter hatte, mit einer ihrer Locken unter dem Glas. Und ich musste auch daran denken, wohin es jetzt geht, dieses unser Haar, das sie mit Besen zusammenschoben. Und ich musste an dich denken und wie du sagtest, mein Haar wäre ein Wald, in dem du dich verlaufen möchtest, wieder und wieder. Dieser Wald ist nun Tothaar zwischen Tothaar. Du bist, was man einen guten Menschen nennt. Das ist auch der Grund, weshalb ich dir schreibe. Gerade dir und dir zu erklären versuche, warum ich dich dennoch nicht liebe. Oder warum dies eine Zeit ist, in der eine Liebe nicht gehen mag. Sie treiben uns durch das Land abseits der großen Straßen, Tag um Tag, 12, 13 Stunden, 14 Stunden. Ich kenne die Orte nicht, durch die man uns führt. Aber ab und an sind da Wegweiser nach größeren Orten und Städten. Da war vor 2 Tagen auch Lübeck, von dem du mir erzähltest und wo du debütiert hast in den Räubern als Kosinski. Mein Großvater hatte ein Glasauge, das warf er immer hoch in die Luft und sagte uns, es sieht die Welt, die ganze Welt und nichts bleibt ihm verborgen. Und wir standen um ihn herum und staunten und rissen die Augen und Ohren auf und ließen uns erzählen, was das Auge sah. Ich stehe manchmal da, den Kopf im Nacken, und möchte mein Auge auch hochwerfen und sehen, was da ist oder sein wird. Vielleicht, dass dieser Brief dich nicht erreicht. Vielleicht, dass er dich traurig macht. Lea. Ist das die Lea Stern, die Sie vorhin erwähnten? Ja, diesen Brief hat Eisemann immer bei sich. Er hat ihn immer kurz vor seinen Auftritten rausgenommen und gelesen. Am Tag des Brandes hat ihn der Einruf zur Bühne überreicht und er hat ihn in die Jackentasche seines Kostüms gesteckt und dann dort vergessen. Sonst wäre er sicher auch verbrannt. Frau Fengler, es fällt mir jetzt zugegebenermaßen schwer, unser Gespräch fortzusetzen. Ich weiß. Ich weiß, dass Sie mir korrekterweise wieder sagen müssten, dass auch dies nicht an der Tatsache endet, dass Eisemann eine Straftat begangen hat. Aber vielleicht verstehen Sie jetzt, was ich für Probleme damit habe, wenn ein Leben wie eine Akte geschlossen wird, bevor nicht ermittelt wurde, was zu ermitteln war. Das übersteigt den Rahmen unserer Möglichkeiten. Vielleicht ist das so. Aber finden Sie es nicht erschreckend, dass es die Ansätze für die Fragen kaum mehr gibt? Dass es von Generation zu Generation immer weniger Verständnis für die Fakten gibt? Meinen Sie nicht, dass dies vielleicht ein normaler und heilsamer Vorgang für die Menschen ist? Nein. Ich denke, dass mit jedem Vergessen die Hemmschwelle niedriger wird, ähnliche Dinge vielleicht in anderer Form wieder zuzulassen. Was wir im Denken zulassen, werden wir eines Tages auch tun oder geschehen lassen. Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass meine Arbeit für die Foundation etwas gegen dieses kollektive Vergessen leistet, ich würde das nicht auf mich nehmen. Ich glaube nicht, dass für solche Exzesse wie das Dritte Reich noch irgendein gesellschaftlicher Bereich zur Verfügung steht. Es mag rechtsorientiertes Denken geben, aber keine in diesem Sinne polarisierte Öffentlichkeit. Ab wann spricht man von einer Öffentlichkeit? Können Sie mir sagen, ob wie viele Personen das zählt? Allein, was ich hier zusammengetragen habe, weist eine Menge von Öffentlichkeit aus, die durchaus zugänglich ist für rechte Orientierungen. Bewusst, unbewusst, sorglos oder sehr absichtsvoll. Und was ist mit unserem Gespräch? Schafft das nicht auch öffentliche Tatsachen? Unser Gespräch? Ja. Warum wird dann der eigentliche Auslöser für den Brandanschlag der Öffentlichkeit gegenüber nicht erwähnt? Wie bitte? Als ich Sie fragte, ob es vielleicht noch einen anderen Anlass für Eisemanns Handlung gegeben haben könnte, haben Sie nicht erwähnt, dass es eine Auseinandersetzung zwischen Eisemann und dem Kioskbesitzer Schawande am Tag der Brandstiftung gab. Ja, die gab es. Warum wurde der Inhalt dieser Auseinandersetzung nicht gegenüber der Presse erwähnt? Was genau wissen Sie über diese Auseinandersetzung? Ich habe mich natürlich gefragt, warum Eisemann ausgerechnet den Zeitungskiosk in Brand gesetzt hat. Das Ehepaar, dem der Kiosk gehörte, war zwar nicht bereit, mit mir zu reden. Sie können mir glauben, dass es bei beiden für die Tatzeit ein Alibi gibt. Darum geht es jetzt nicht. Ich habe mich mal umgeschaut, was die Familie Schawande jetzt an ihrem provisorischen Verkaufsstand anbietet. Speziell an einem Donnerstag. Denn es war ein Donnerstag, an dem es zu der Auseinandersetzung zwischen Eisemann und Herrn Schawande kam. Am Donnerstag werden neben den Tageszeitungen auch die Wochenzeitungen angeliefert und unter diesen befindet sich auch die Ausgabe des Nationalen Wochenblattes. Wir können das abkürzen, Frau Fengler. Wir wissen darüber Bescheid. Und die Öffentlichkeit hat kein Recht darauf, dies zu erfahren, dass am Tag der Brandstiftung die Überschrift der Titelseite lautete »Die Judenlüge«? Frau Fengler, dies ist aktenkundig, damit ist es dokumentiert. Was an die Öffentlichkeit gelangt, liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft. Hat es also keinerlei Bedeutung? Oder ist es so bedeutend, dass man es verschweigen muss? Man verschweigt, dass Eisemann Schawande aufgefordert hat, dieses Naziblatt aus der Auslage zu nehmen? Es handelt sich um eine legale Zeitung. Der Inhalt ist geprüft und erfüllt die gesetzlichen Auflagen. Für Eisemann muss dies wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Und Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dies geheim halten zu können. Ich habe es in Erfahrung gebracht. Es gibt eine Zeugin des Vorkommnisses. Es geht hier nicht darum, etwas in Vergessenheit geraten zu lassen. Sondern? Frau Schurisch, dies ist der Name der Zeugin, hat gesehen, wie Eisemann auf Schwander eingeschrien hat wegen der Zeitung und der zurückgeschrien hat, er müsse sie ja nicht kaufen, wenn es ihm nicht gefiele. Man habe schließlich eine Demokratie und habe sich lange genug von den Roten alles verbieten lassen. Und dass Eisemann versucht habe, mit seinem Krückstock die Ladenscheibe zu zertrümmern und Schwander ihn weggeschoben habe, wobei Eisemann zu Boden fiel. Frau Fengler. Und als er am Boden lag, hat Eisemann Schwander gefragt, ob er nun mit einer Zahnbürste die Straße putzen soll. Frau Fengler, ich muss doch sehr bitten. Ich habe mich an Recht und Gesetz zu halten und ich habe Recht und Gesetz zu akzeptieren. Da wird Senilität bemüht, von Vereinsamung geredet und der eigentliche Anlass wird unter den Teppich gekehrt, weil es ja um Himmels Willen in dieser Stadt und in dieser Zeit keine antisemitischen Dinge geben darf. Ist das nicht so? Nein. Nein? Ja, wie ist das dann? Es gibt juristische Auflagen bezüglich dieser Zeitung, die ich respektieren muss. Es gibt also eine einstweilige Verfügung, die Ihnen, einem Staatsanwalt, untersagt, diesen Aspekt des Falls öffentlich zu machen? Ja. Und Sie nehmen dies so hin? Und im selben Atemzug sagen Sie mir, dass es für die Exzesse des Dritten Reiches keinen Boden mehr gebe? Ich denke, Frau Fengler, wir sollten dieses Gespräch jetzt beenden. Einen Augenblick noch. Hier ist die letzte Aufzeichnung von Eisemann. Die können Sie Ihrer geschlossenen Akte noch beifügen. Aus den Aufzeichnungen des Jakob Ruben Eisermann. Bleistift auf Zigarettenpapier. Gehe hinaus und stelle dich an den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr geht vorüber und ein Wind groß und stark. Berge zerspellend und Felsen zerschmetternd vor dem Herrn. Der Herr ist nicht im Wind. Und nach dem Wind ein Beben. Der Herr ist nicht im Beben. Und nach dem Beben ein Feuer. Der Herr ist nicht im Feuer. Und nach dem Feuer eine Stimme sanfter Stille. Denn nun werde ich mich in die Erde legen. Und wenn du mich morgen suchest, werde ich nicht da sein. Und warst du einst tief wie der Brunnen und voll guten Wassers, so fallen Tag um Tag die Steine herab. Tag um Tag. Und noch kräuselt der Aufschlag die Oberfläche. Doch auch wird das Wasser flacher. Und niemand kann mehr daraus schöpfen und wird eines Tages versiegen, wird niemand sich drin spiegeln, niemand mehr daraus trinken und wird Dürre sein. Frau Fengler, es tut mir leid, dass ich nicht mehr für Sie tun kann. Doch, Sie können noch etwas für mich tun. Sie können meine Strafanzeige gegen Unbekannt aufnehmen. Frau Fengler, der Fall und unser Gespräch sind abgeschlossen. Hier ist ein Kassenbeleg der Konditorei am Markt. Ich habe dort am Tag nach dem Brand gefrühstückt. Ich war gerade angekommen. Man sieht den ganzen Markt und den Kiosk. Die Konditorei schließt um 21 Uhr. Sie war auch am Abend des Brandes geschlossen. Dafür gibt es eine protokollierte Einvernahme. Als ich meine Reisekostenabrechnung machte, ist es mir aufgefallen. Die Kellnerin hat mir versehentlich einen Beleg vom Vortag gegeben. Datum 4. November 99, Uhrzeit 22.32 Uhr. Zwei Cognac. Es geht nichts über eine ordentliche Buchhaltung. Sie wissen, was das heißt, nicht? Es waren doch noch Leute da. Leute, die gesehen haben, wie Eisemann den Brandsatz geworfen hat. Leute, die zugesehen haben, wie Eisemann verbrannte, ohne etwas zu unternehmen. Denn die Polizei traf erst um 22.48 Uhr am Tatort ein. Sie werden die Akten wieder öffnen müssen. Eisermanns Tod. Hörspiel von Andreas Knaup. Rebecca Fengler, Holly Jane Rollins. Staatsanwalt Thomas Thieme. Protokolle Leslie Morton. Und als Gast Regina Lemnitz. Ton Andreas Narr. Regieassistenz Isa Kaiser. Regie Robert Mateka. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.